Die russischen Persönlichkeiten unterstützten die gerechte Sache des koreanischen Volkes. Ein Militärexperte namens Viktor Mrachowski hob hervor, dass die USA in Gewässern der koreanischen Halbinsel große Aggressionsstreitkräfte stationieren. Es sei nichts weiter als eine Demonstration der Macht amerikanischer Prägung und die militärische Aktion der USA würde nur ihren Untergang beschleunigen. Professor Andrei Rankov meinte, der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete der TFRK an dem Unabhängigkeitstag der USA gelte für ein Signal, dass die TFRK nach ihrem Willen handle. Die Maßnahmen der TFRK zur Selbstverteidigung angesichts der feindseligen Machenschaften der USA seien gerecht.